So, und nicht nur unsere Telefongäste haben sich die Rede vom Bundeskanzler angehört, die Audionauten haben sie sich auch angehört und hören Sie unseren Kurzbericht. Liebe Landsleute, für mich ist das wichtigste Ereignis dieses Jahres zum ersten Mal in der Geschichte und geht ein Jahr zu Ende. Das habe ich Ihnen nach meiner Wahl zum Bundeskanzler versprochen. Natürlich müssen diesem ersten Schritt weitere Schritte folgen. Dies ist entscheidend für die Kultur eines Landes. Wir Deutsche empfinden das ganz besonders stark. Ich habe Generalsekretär Honecker bei seinem Besuch in Bonn unmissverständlich gesagt, eine gute Botschaft kann uns alle froh stimmen. Niemand ist im Grundgesetz verankert. Es schmerzt uns alle. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein aufgeschlossenes Miteinander brauchen wir überall in der Gesellschaft. Es muss auch eine Neubesinnung einsetzen. Das Schicksal kann uns alle nicht gleichgültig lassen, wenn es sich in der Familie bewährt. Wir stehen vor einer gemeinsamen Aufgabe, die eben nur in Solidarität gelöst werden kann. Deshalb in wenigen Stunden im neuen Jahr, ab morgen, zahlen Sie alle 14 Milliarden D-Mark. Wir haben Wert darauf gelegt. Wir waren dazu in der Lage, weil wir in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet haben. Aber dies genügt nicht. Auf allen Gebieten müssen wir nach sachgerechten und menschlich vertretbaren Lösungen suchen. Morgen, liebe Landsleute, wir haben Grund, wenn auch nicht kurzfristig. Entscheidend ist, dass wir die innere Kraft aufbringen, Ja zu sagen, glückbringendes Jahr 1986, 1987, 1988. Meine Damen und Herren, zum Jahreswechsel sprach Bundeskanzler Helmut Kohl.